Ja. Bald ist, bald ist dein Geld meins. Ja. Ich bin ein Berliner Dicker 361. Bald reich, klein Scheich, denn die Nachfrage steigt. Ohne Fleiß, kein Preis. Und ich schreib. Was willst du mir erzählen? Hä? Du wirst überrollt wie von einem Monster-Truck. Ja, stimmt, ich find alle eure Songs verkackt. Klingt wie drei Chinesen mit nem Kontrabass. Was willst du, Gay, am Cotti? In Skinny Jeans bist du nicht, ASAP Rocky. Zur Seite mit euch, ich verpacke jetzt die Scheiße hier neu. Kein Respekt mehr, ihr habt mich enttäuscht. Der trennt die Schweine, so wie Rudi Rüssel. Was für ein Brudi, hier fliegen Schüsse. Ja, wie ich deine Bitch schnapp. Nein, sie kriegt keine Pause, kein Break, kein Kids-Cut. Piff-Puff, immer Big Parts, UFO, Dicker. Fresh so wie TikTok, fresh so wie Airwave. Check, ich hab mehr Hate, fick dein Fairplay, du Loser. Ich sammle Bitches so wie Briefmarken. Ne kleine Spritztour und dann geb ich sie gleich ab, als wären sie Mietwagen. Model Bitches wie Naomi und du Trottel fickst mit Naomi. Ersteigerst ne Beziehung mit nem She-Mail auf Ebay und dann frisst du seinen Schwanz so wie ein Beefsteak. Dicker Mies-Gay und zum Nachtisch willst du Homo noch ein Cheesecake. Meine Flows elegant und ästhetisch. Eure Flows penetrant, unerträglich. Meine Bitches märchenhaft, so paradiesisch. Und eure Bitches nerven krass wie Parasiten, ja, ja. Überall Groupies, sie kommen in meine Stadt, als wären sie Touris. UFO 361, ja, sie beißt in mein Teil, schreit, lecker, schmecker, süß wie ein Cookie. Ja, ich steh mir im Bookie, wie ein Hund, Digga, Doggy-Style, Goofy. Ratatatat, und ich komm wie ne Uzi, Call of Duty. Ich mach meinen Film, Digga, George Clooney. Meine Zweckreime zerstören hier. Du willst ne Geschichte, dann gib dir ein Hörspiel. Ich mach das so, wie ich Lust hab. Guck, wie ich Druck mach. Pack, pack, jede Mob, so wie Pack. Dynamit voll mit TNT. Schmeiß ich auf euch aus nem BMW. Rapper kriegen Angst, verkriecht euch im Schrank. Denn UFO ist da, oje Mine. UFO 361, UFO, UFO 361. UFO 361, UFO, UFO 361. UFO 361. Ich war schon da, bevor du losgegangen bist. Scheiß auf dein Kleingeld, denn jetzt wird hier groß gehandelt. Früher war ich nicht fame, nur ein bisschen Graffiti. Seit Hard in the Paint wollen die Bitches mein Zippy. Berlin, meine City, erschießt all die Hippies. Großaufstand, jetzt rennt ihr Richtung Notausgang. Ich nehm alles auseinander wie ein Freak. Auf einmal schreit die Peace, auf einmal will hier keiner von euch Krieg. Auf einmal seid ihr alle keine G's, weil die Scheiße nicht mehr zieht. Auf einmal seid ihr alle wieder lieb, ihr Pussy. Stinkt nach Sushi, schlau wie ein Beast und ich schick deine Mutti, ja. Meine Flows elegant und ästhetisch. Eure Flows penetrant, unerträglich. Meine Bitches märchenhaft, so paradiesisch. Und eure Bitches nerven krass wie Parasiten, ja, ja. Ich hau euch um, Dicker. Herkules, He-Man, du willst Frieden? Ja, dann helf mal den Bienen. Weil die Bitches mich lieben, so wie Griechen Oliven. Siehst du meine Fresse weiter auf ProSieben? Leider muss ich weiter, man sagt, ich kling wie B-Type, nur tighter. Nein, das war kein Diss, aber auch kein Witz. UFO 361, Dicker, weil ich nie scheiter.